Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gier. Nicht Bier, sondern Gier. Wer von euch ist extrem gierig, vielleicht schon pervers gierig nach Macht, nach Geld, nach Sex, was auch immer? Und wer von euch kennt extrem gierige Menschen und die gehen euch vielleicht auf die Nerven? Wenn ihr Lust habt, erzählt mir darüber. Unsere Telefonnummer, neue Telefonnummer 0180-5678-111 und unsere neue Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht, Andrea, und die ist 21 Jahre alt. Hi. Hallo. Andrea, zum Thema Gier, hast du angerufen? Ja, habe ich angerufen. Bist du gierig? Ja, aber ich bin gierig nach dem Punkt, dass ich ein zweites Kind von meinem Ex-Freund haben möchte. Du bist gierig nach dem Punkt, dass du ein zweites Kind von einem Ex-Freund kriegen willst. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen, würde ich sagen, spontan Banane, ne? Von dem Ex-Freund? Ja, oder? Aber Banane ist nicht so, weil das erste hat so gut geklappt. Ja. Und deshalb möchte ich gern ein zweites von ihm haben. Aber er ist dein Ex-Freund. Er ist mein Ex-Freund, ja. Warum ist er, wenn das so toll war, nicht immer noch dein Freund? Tja, das müssen wir anscheinend ihn fragen, nicht mich. Also du würdest gerne schon mit ihm noch zusammen sein? Nein, zusammen sein nicht, nur ein Kind von ihm haben Warum wollen. Willst du unbedingt ein Kind von ihm? Ja, weil das erste so gut gelungen ist. Ach so, du meinst, er ist ein guter Produzent für Kinder. Ja, genau. Also mein Kind ist hübsch, hat Intelligenz. Mhm. Ja, und davon möchte ich gerne noch ein zweites haben und ein Mädchen, aber leider spielt er da nicht so mit. Ja, vielleicht noch ein paar detaillierte Wünsche. Sie sollte vielleicht blaue Augen haben und blonde Haare und eine Stupsnase oder so. Das nee, er ist genauso richtig und so sieht ja auch mein Sohn aus und so möchte ich auch meine Tochter haben. Klingt natürlich krass, ne, was du erzählst. Da willst du diesen armen Menschen als Zuchtmaschine missbrauchen, ne? Oder? Das ist mir egal. Wir wollen das mal so drastisch ausdrücken. Ja. Ja, was sagt er denn nun dazu? Ja, ich möchte eigentlich... Ja, ich könnte ihn zwar da überreden für, aber er meint... Kind nicht mehr, Sex ja, aber... Ach, Sex ja? Ja, Sex ja. Also wie ist denn überhaupt, beschreib doch mal eure Beziehung, deine Beziehung zu deinem Ex-Lover. Das ist schwierig, weil er kommt selten vorbei, um seinen Sohn zu sehen, weil er damit nicht klarkommt, dass er schon Vater ist mit 20, weil er ist noch sehr jung. Aber ich würde gerne noch ein zweites von ihm haben. Das ist mir klar, das hast du nun schon ausführlich erzählt. Ja, ja, Aber für ihn ist es eigentlich eine ganz klare Angelegenheit, dass er sagt, nein, ich möchte das nicht. Ja, ja. Weil für mich das Problem ja auch wäre, das Kind alleine zu finanzieren. Aber ich würde dann auch wahrscheinlich angeben, Vater unbekannt oder so. Hast du einen anderen Freund zurzeit? Nein. Nein, hat er eine andere Freundin? Ja. Hat er. Und trotzdem schlaft ihr miteinander noch? Ab und zu. Ab und zu. Wie oft? Wie oft im Monat? Ja, im Monat nicht. Ich sag mal so alle 3 Monate. Alle 3 Monate. Mhm. Und das Verhältnis an sich ist auch okay? Ja, mittlerweile. Mittlerweile, ja. Ja. Gierig nach einem zweiten Kind von dem Ex-Lover. Ich hab zwar... Mann. Ich hab zwar jetzt einen Mann in Aussicht, aber von dem würde ich kein Kind wollen. Warum nicht? Weil das ist eben nicht so das Kind, was ich mir wünschen würde, weil ich nicht genau weiß, dass dann... das Kind genauso rauskommt wie mein jetziges. Also der dicke Zeh von dem neuen Mann gefällt dir nicht und du hast Sorge, dass sich das übertragen könnte auf eventuell ein zweites Kind bei dir. Genau. Du bist aber drauf, du. Ja. Also ich finde das sehr verständlich, dass unter den Umständen dein Ex-Freund nicht nochmal Vater werden möchte. Naja, aber ich würde gerne nochmal Mutter werden. Ja, aber du musst das doch respektieren, wenn er sagt, nein, das... Ein Kind ist ja nicht irgendwie, dass man sich ein gemeinsames Auto kauft oder ein Blumenbeet anlegt oder... Mir fallen sonst keine Beispiele ein, aber das ist ja nun doch was ganz Ausgefallenes. Ja, ja, aber... Es geht um einen Menschen. Er hat mit dem ersten hat er ja auch keinen Kontakt und mit dem zweiten würde er dann auch keinen Kontakt haben. Ich finde das sehr egoistisch von dir, ne? Nein. Doch, absolut ist das egoistisch. Ja, ich denke ja an mich, er denkt ja auch an sich. Ja gut, aber da ist ja eben noch ein anderer Mensch im Spiel. An den denkt ihr überhaupt nicht und denkst du auch überhaupt gar nicht. An meinen Sohn. Ja, oder an das Kind eventuell, was da noch entstehen könnte, wenn er sich darum nicht kümmern will. Ist doch nicht schön für ein Kind ohne Vater aufzuwachsen. Finde ich nicht Problem. Findest du nicht Problem? Ich bin ohne Vater aufgewachsen, bin damit sehr glücklich und ich kann es auch ohne. Noch schöner wäre es aber natürlich in einer Familie, ne? Ja. Also, du bist gierig, wie gesagt, nach einem Zeitkind von dem Ex-Lover? Ja. Wie alt ist der Kleine jetzt, der da im Hintergrund? Der spielt noch und der ist 14 Monate. 14 Monate, dann kann der uns noch nicht so richtig verstehen. Und kann, nee, der kann sie noch nicht. Und kann die crazy Mama auch nicht so richtig nachvollziehen, noch nicht. Doch, der will auch bestimmt gerne Schwester haben. Naja, ich finde, das ist alles in Ordnung, wenn es nicht dazu kommt. Wirklich, im Ernst. Hm. Naja. Danke für deinen Anruf. Ja, gut. Dennoch alles Gute. Ja, okay, tschüss. Danke, tschüss. 19 Jahre alt. Ist jetzt wer? Der Dennis. Hallo. Hey, Dennis. Grüß dich. Hallo. Auch gierig nach einem zweiten Kind zum Beispiel? Nee, aber vielleicht meine Freundin. Erzähl. Ja, die ist ziemlich sexgeil, sagen wir es mal so. Die Freundin ist ziemlich sexgeil? Ja. Und geht dir das auf den Geist? Ja, langsam schon. Also das ist, artet sich also schon heftig aus irgendwie, das durchschnittlich einmal am Tag muss sein. Mhm. Und Wochenenden geht das schon so in die Stunden hinein. Also wobei dagegen ja nichts einzuwenden wäre, ne? Einmal am Tag. Ja, aber manchmal, weiß ich nicht, also das nervt manchmal schon irgendwie. Wie lange bist du mit ihr zusammen? Bitte? Wie lange bist du schon mit ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und das, es gibt keine abnehmende Tendenz bei ihr? Nee, eher noch zunehmend. Zunehmend. Also, sie lässt sich dann irgendwas einfallen, irgendwie von wegen auch noch irgendwie nachspielen von irgendwelchen Filmszenen und sowas. Mhm. Wie macht sie das denn so? Wie macht sie dich denn an, wenn du gar nicht so Bock hast? Ja, ich weiß nicht, von diesem Film From Dusk Till Dawn, ich weiß nicht, ob das jemand kennt oder so, mhm. da ist er dann auf einmal auf so einen Tisch gestiegen und hatte irgendwie so ein Lack- und Lederteil an irgendwie, mhm. und hat dann sich so Sekt über ihren Fuß so runterkippen, also so, dass ich den dann trinken musste und sowas, also das kann sie schon irgendwie. Und das hast du dann auch alles gemacht? Ja, klar. Ja. Also du machst dann auch immer schon doch alles mit, was sie initiiert? Ja, irgendwie schon, ja. Ja. Was hat sie denn sonst noch? Das ist ja schon eine ausgefallene Story. Ja, also sie hat sich auch so Bücher über dieses Kamasutra und sowas alles und probiert, mhm. jetzt da, will jetzt immer wieder Neues ausprobieren und sowas, mhm. alles. Und bei dir ist das so, dass du dann immer schon froh bist, wenn es dann passiert ist, damit du für den Rest des Tages Ruhe hast, oder wie? Ja, manchmal schon. Also es geht schon manchmal, also auch schon bis zu 3-mal oder 4-mal am Tag. Also kannst du denn dann überhaupt noch? Ja. Das geht schon? Geht schon noch irgendwie. Also du bist schon ein potenter Dennis. Ja, natürlich. Ja. Wenn du das gar nicht so oft willst, kriegt sie das ja mit. Ne? Das ist ja dann, ja. Das, so kann man ja nicht spielen. Hat das irgendeine Auswirkung, dass sie sich doch ein bisschen zurücknimmt oder redet sie darüber? Wie reagiert sie auf deine Distanz in diesen Sachen? Ja, sie probiert sich eher irgendwie etwas, also immer Heftigeres einzufallen zu lassen und, mhm. auch so durchzuführen. Und um so dich anzunehmen. Also ich weiß, ich habe eine Wohnung und sie hat auch so einen Schlüssel dafür und dann war sie letztes Mal, also bevor ich aus der Schule kam, war sie dann schon hier, mhm. und war, das ganze Zimmer war irgendwie voller Blumen auch und Kerzen an und so Duftstäbchen. Und dann wollte sie mich unbedingt mit Öl einreiben und so ging es dann halt so weiter. Was war denn so das Heftigste, was sie mit dir angestellt hat bisher? Oder das, worüber du dich am meisten gewundert hast? Hast du das schon erzählt oder gibt es da noch eine andere Sache? Ja, das war das eher mit dem Sekt. Also danach hat sie mich nämlich noch gefesselt und sowas. Also aha. Mich wundert, dass du das dann alles so mitmachst, wenn du das eigentlich gar nicht möchtest. Ja, auf der anderen Seite ist es schon ganz gut oder so. Also, mhm. also ist es so ein ambivalentes Gefühl bei dir, so eine zweischneidige Geschichte. Ja, also das Problem ist auch, dass also meine Bekannten, die bekommen das, und Freunde bekommen das auch mit. Mhm. Und mein Bruder, der Steven, der kann, ich weiß nicht, also der hat auch noch nie eine Freundin gehabt und so und ist dann auch so immer leicht eifersüchtig und meckert mich deswegen auch manchmal auch an. Das und ich kann dann halt nichts dafür. Ach so. Wobei natürlich jetzt sehr viele Männer und Jungs dich beneiden, ne? So eine Freundin zu haben. Ja, weiß nicht. Wie denkst du denn, wie das so weitergeht, wenn sie sich immer mehr steigert? Könnte das, wir haben jetzt da recht locker drüber gesprochen, könnte das sein, dass das eine ernstliche Krise mal wird zwischen euch beiden? Dass du einfach wirklich keinen Bock hast, so extrem mitzuziehen, wie sie es möchte? Das kann sein, das kann wirklich sein. Also ich weiß es nicht, also manchmal ist das ehrlich schon, dass wir deswegen auf Streit bekommen. Mhm. Wie argumentierst du dann? Ja, dass sie irgendwie, was weiß ich, notgeil ist und sowas alles, also mhm. das ist manchmal ehrlich zu heftig so. Sie ist sexsüchtig, ne? Ja. Vielleicht. Wie, ist sie ist in deinem Alter? Nein, sie ist ein Jahr jünger. Ein Jahr jünger. Mhm. Wie wäre dir denn, welcher Sexrhythmus wäre dir denn so am genehmsten? Ja, ich weiß nicht, aber mal so locker angehen lassen oder so. Mhm. Muss ja nicht jeden Tag sein, vielleicht ja, eine Tagpause und dann. Und am Wochenende geht's dann so richtig rund bei euch. Ja, das geht dann schon in die Stunden hinein. In die Stunden. Wie fühlst du dich denn danach, wenn du so einige Stunden durchlitten hast? Ja, fertig. Was machen wir jetzt? Hm? Was machen wir da? Ja, keine Ahnung. Du musst dich deinem Schicksal hingeben. Ja, glaub schon. Ne, du hast so eine Frau und damit musst du jetzt erstmal leben. Okay. Und schade wäre es natürlich, wenn eure Beziehung deshalb kaputt ginge. Vielleicht solltest du auf jeden Fall... Ja, ich hoffe nicht. Nee, du musst auf jeden Fall, musst du ihr sagen, wenn du wirklich keinen Bock mehr hast. Ne? Also nur ihr zu Liebes mitzumachen, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Ja. Ne? Das auf jeden Fall. Nicht alles runterschlucken oder wie man so sagt, nicht alles mitmachen. Ja, gut. Dennis, wann geht's wieder ab? Morgen? Ja. Triffst du sie morgen? Morgen Nachmittag kommst du wieder hin. Morgen Nachmittag. Also schön duschen, ne? Alles fix und fertig machen, frische Unterhose anziehen. Ja, ich komme dann auch noch erstmal, also sie ist schon vorher da. Achso, naja. Also da wird noch Zeit für bleiben. Und ja, vielleicht operierst du hier wieder alles um. Tschüss, Dennis. Okay, tschö. Unser Thema, ihr Lieben, heißt Gier mit G. Man missversteht das immer so, heißt Gier. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema, über Leute, die sehr gierig sind, wir haben ja gerade schon ein paar Beispiele gehört, die selbst gierig sind oder die vielleicht Leute in ihrem Bekanntenkreis haben, die gierig sind, dann ruft mich an. Telefonnummer 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, dann faxt unter 0180 5678 110. Jetzt ist Sonja da, und Sonja ist 21. Hallo. Hallo? Sonja. Ja, 22. Hey, ich bitte um Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe da eigentlich so noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Also, meine Schulden, also ich bin geizig in dem Sinne, dass ich mir immer alles kaufen muss und immer alles besser haben muss wie andere. Also nicht geizig, sondern gierig. Gierig, ja. Gierig in dem Sinne, dass du dir alles immer, du willst immer alle anderen übertrumpfen. Ja. Mhm. Also, doch noch ein paar Beispiele. Ja, also so, Beispiel so wie jetzt. Heute habe ich einen Fernseher gekriegt für 2500 Mark und einen Videorekorder für 1800 Mark, nur weil meine Freundin sich das auch geholt hat. Und halt eine neue Küche für ca. 8000 Mark. Boah. Und ein Wohnzimmer für ca. 8000 Mark. Bist du so wohlhabend, dass du dir das alles leisten kannst? Nein, eigentlich lebe ich vom Sozialamt. Aha. Und ich habe das immer so bestellt, also von meinem Bekannten auf einen anderen Namen. Mhm. Und hab die dann natürlich jetzt auch sitzen lassen, weil ich ja, wie gesagt, vom Sozialamt lebe und die mir ja in dem Sinne auch nichts können. Und hast irrsinnige Probleme jetzt am Hals wahrscheinlich, ne? Ja, also meine Schulden belaufen sich ca. auf 38.000 Mark. Mhm. Du hast diese Sachen auf andere Namen bestellt? Ja, also erst auf meinen Namen und dann, wo ich merkte, dass das nicht mehr geht, habe ich dann halt Leute im Bekanntenkreis gefragt. Mhm. Aber die haben doch wahrscheinlich jetzt so einen Hals auf dich, ne? Ja, das ist es, ja. Das will keiner mehr mit mir zu tun haben und ich komme jetzt langsam echt so, sag ich jetzt mal, auf Problemchen. Kann man ganz einfach eine Küche für 8000 Mark im Namen eines anderen kaufen? Ja, das geht. Das geht? Das geht, ja. Aber das muss man doch unterschreiben. Ja, das ist ja telefonisch, sag ich jetzt mal ein Beispiel bei Neckermann oder so. Dann hat die da für mich angerufen, hat die Bestellnummer durchgesagt und, ne? Also es gibt gewisse Tricks, wo man, über die man dann an solche Sachen rankommen kann. Ja, genau. 38.000 Mark Schulden. Ja, circa. Also genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber. War denn schon jemand bei dir und haben irgendwelche Pfänder oder so die Sachen wieder weggeholt haben? Ja, klar. Und auf was hast du jetzt? Die Küche, die ist noch da? Die Küche ist noch da, ja. Der Fernseher ist noch da, der ist frisch geliefert, der Videorekorder auch. Warum ist das denn so bei dir? Wenn du das selbst schon so durchblickst und sagst, ich will einfach nur immer ein bisschen besser sein als meine Ja, Freunde. Also das ist dadurch gekommen, ich bin in eine Pflegefamilie aufgewachsen. Mhm. Und da war ein leiblicher Sohn und der hatte immer alles gekriegt, sag ich jetzt mal, so mehr wie Adoptivkinder oder Pflegekinder vielmehr. Mhm. Und dann war ich halt sehr, sehr eifersüchtig auf den und hatte mir halt irgendwann geschworen, wenn ich ausziehe, wollte ich halt auch alles das haben, was er auch hat. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit habe ich einfach die ganze Kontrolle darüber verloren. Mhm. Schön, ist nachvollziehbar, was du sagst. Nur schön wäre es natürlich, wenn du dir das alles selbst erarbeiten würdest, ne? Dann wäre es ja okay. Dann wäre es immer noch nicht okay, aber dann wäre es zumindest eine saubere Angelegenheit, ne? Ja, also Gerichtsvollzieher und so, der geht hier schon tagtäglich ein und aus. Mhm. Nur die können mir hier, sag ich mal, alles ja auch nicht rausholen. Zum Beispiel die Küche, die kann mir hier keiner rausholen, weil die brauche ich. Mhm. Aber man braucht doch keine Küche für 8000 Mark. Ja, aber ein Herd tut's auch im Kühlschrank. Ja, das war jetzt alles jetzt dabei, ne? Mhm. Sag ich jetzt mal alles so vom feinsten Markenware. Mhm. Mit. Du bist 21 Jahre. 22 Jahre. Warum lebst du vom Sozialamt? Ich hatte eine Malerlehre gemacht. Mhm. Die konnte ich aber aus gesundheitlichen Gründen nicht weitermachen. Mhm. Und ich habe die dann nach 2,5 Jahren circa musste ich die abbrechen. Mhm. Und ich hatte keine Umschulung und nichts gekriegt. Mhm. Und bin dann halt so, ich habe ja auch kein Arbeitslosengeld gekriegt, weil ich auch nicht lange nicht gearbeitet habe. Und bin dann halt so zum Sozialamt gekommen. Jetzt hängst du also da ohne Ausbildung. Ja. Hast du denn Pläne, Zukunftspläne, vielleicht doch nochmal eine neue Ausbildung anzufangen? Also, da macht sich jetzt vielleicht doof anhören, aber ich habe mir geschworen, nie wieder Schule. Nie wieder Schule. Ja, aber also das heißt auch keine Ausbildung, so irgendwie so arbeiten, okay, aber... Mhm. Und da ist natürlich jetzt auch schwer ranzukommen bei den Arbeitslosen. Also ich wär schon, auch schon am Suchen, aber... Du wärst schon bereit, einen Arbeitsplatz anzunehmen, wenn sich irgendetwas finden würde. Ja, wenn sich irgendwas finden würde. Was wäre denn dein Wunsch? Was würdest du am liebsten machen? Also im Rahmen dessen, was du machen kannst. Du hast ein bisschen umgelernt. Ja, also ich sag mal so, ich würde auch irgendwie im Lager arbeiten oder so, ne? Das spielt eigentlich irgendwo keine Rolle. Ja. Also gierig nach so vielen Gegenständen und du reitest dich da immer mehr ins Verderben mit rein, ne? Ja, klar. Und du hast nicht für dich mal irgendwann so den Entschluss gefasst, zu sagen, jetzt ziehe ich eine Grenze? Und ja, das ist ja genau das, was ich nicht kann. Ich kann damit nicht aufhören. Wie zum Beispiel letzte Woche war ich ja, wie gesagt, bei meiner Freundin und die hat sich dann neuen Fernseher und neuen Videorekorder geholt und prompt musste ich das auch haben. Aber Sonja, wie soll das... Irgendwann ist Schluss. Irgendwann geht's nicht mehr weiter. Irgendwann kannst du nicht mehr auf andere Namen irgendwas bestellen. Ja, das meine ich ja. Das fängt ja jetzt schon an, sag ich jetzt mal. Das war jetzt sozusagen mein letzten Bekannten, den ich hatte, auf den ich das jetzt bestellt habe, den Fernseher und den Videorekorder, der heute gekommen ist. Ja. Bist du in Kontakt mit Schuldnerberatungsstellen zum Beispiel? Nein, gar nicht. Nein. Du willst dir auch gar nicht selbst helfen, ne? Ja, was heißt ich? Du machst es dir in deinem Elend bequem. Ja, so kann man das auch machen. Ne? Und es lässt sich leicht sagen, ich kann nicht anders, ich muss immer. Blödsinn, ja. Man kann immer, wenn man will. Ja, ja. Und vor allen Dingen sollte man mal ein bisschen was dagegen steuern. Du steuerst überhaupt nicht dagegen. Ja, ich weiß nicht. Ich hab du verbaust dir, du machst ja deine ganze Zukunft kaputt. Du hast doch sicher auch mal auch Träume davon, vielleicht mal ein anderes Leben zu führen. Das ist ja auch kein schönes Leben, was du führst. Mit all diesen ganzen Sachen im Hinterkopf und mit den Schulden am Hals, ist doch nicht schön. Ja, ich sag mal so, da ist ja auch irgendwo eine gewisse Sicherheit, ne? Weil ich lebe vom Sozialamt und die können wir ja so eigentlich nicht, ne? Aber es wäre ein freieres Lebensgefühl, wenn du auf eigenen Beinen stehen würdest, ne? Ja, das ist mir klar. Nur, ich weiß nicht, ich bin da halt irgendwie reingerutscht durch die Pflegefamilie. Gut, man kann auch immer alles erklären mit Kindheit und Jugend. Ja. Habe ich auch viel Verständnis für. Das will ich auch nicht wegwischen. Aber noch mehr beeindruckt mich, wenn Leute, die eine schlechte Vergangenheit haben, dann aus ihrem Leben auch etwas machen. Zumindest es versuchen, aber nicht alles so laufen lassen. Geh doch mal zur Schuldnerberatung, mach doch mal den ersten Schritt. Da sitzen sehr fähige Leute, vielleicht können die dir mal so ein bisschen weiterhelfen. Ja, da fehlt mir ja wiederum wieder der Mut, da wirklich hinzugehen und zu sagen, hier, ich habe Scheiße gebaut. Ach, was meinst du, die haben den ganzen Tag mit solchen Leuten zu tun, wie du es bist. Das ist für die Alltag und ganz normal. Aber ja. es wär für dein Leben schon mal im ersten Schritt irgendetwas unternommen zu haben. Ja, stimmt schon. Mach mal. Mach mal, fände ich ziemlich klasse. Würde mir gut gefallen. Ja. Hättest du einen Stein im Brett bei mir. Liebe Sonja, ich wünsche dir dazu Mut, dass du das schaffst. Ja. Alles Gute und nichts bestellen in der nächsten Zeit. Nee. Da wollte ich dir mal zu deiner Sendung gratulieren. Ja, danke. Finde ich wohl echt gut, danke, dass du das so machst. Was ich jetzt allerdings ein bisschen blöd finde, ist, dass das jetzt nur 180 ist. Ja. Dass das jetzt also Geld kostet, sag ich mal. Da steckt eine ganze Menge hinter. Einmal technische Gründe und dann wollten wir bewerkstelligen, dass mehr Leute hier bei uns durchkommen. Ach so. Das kostet jetzt ein bisschen was, aber ganz wichtig ist, dass die Gespräche, die wir auf dem Sender führen, die sind kostenfrei. Ja. Also wir rufen euch dann ja immer zurück. Ja, ja. Also euch kostet das nur wirklich ein bisschen was, wenn ihr euch hier meldet und euer Thema sagt und euer Anliegen, wenn wir uns dann hier auf dem Sender unterhalten, die Kosten übernehmen natürlich wir, übernimmt der WDR, wenn's läuft. Ne? Ja, okay. Sonja, toll, toll, toll. Jo, tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon. Wo muss ich drücken? Michael, 35. Michael schweigt noch. Nee, hier bin ich. Hallo, Michael. Ich habe gerade noch was gemacht, deswegen habe ich nicht gehört, dass du... So, jetzt bin ich dran, Roller fahren. Das ist mein Thema. Und zwar folgendermaßen. Ich muss dir jetzt mal erklären, was die Vorzüge von Rollerfahren sind. Rollerfahren? Ja. Ich muss aber auch mal das Bild wegmachen, weil ich stehe dich nämlich mit Satellitenecho, da werde ich hier ein bisschen verrückt, weil du lippensynchron bist du dann. Ja, dann machen wir das Bild weg. Jetzt pass auf. Du musst mich auch nicht sehen, ich sehe dich auch. Rollerfahren ist deswegen toll, weil du hast heutzutage eine Automatik, ja? Also du meinst jetzt halt, damit wir über das Gleiche sprechen. Ja. Du meinst diese Vespa? Ich bin geil auf Rollerfahren, mit meiner Freundin zusammen. Also diese kleinen Motorräder. Vespa, ne? Ist ja nur ein einziger Roller von Piaggio, ja? Ja. Also Vespa ist ein großer Überbegriff von Roller, aber es ist nur ein einziger Roller von Piaggio. Du bist so, gierig auf Rollerfahren. Ich habe einen Zweizylinder-Roller. Aha. So, und der hat zwei Scheibenbremsen und er hat vorne zwei Griffe und da packst du zu und da stehst du, wenn du schnell fahren willst. Geil. Wenn du Probleme hast mit Stehenbleiben, da hast du kein Problem. Mhm. So, jetzt kannst du mit dem Roller, hast ein Helmfach, kannst du alles reinpacken, kannst hinten einen Koffer draufbauen und wenn du mal in den Regen reinkommst, ist es nicht nass und nix. Ne? Mhm. Also so ein Roller ist für die Stadt zum Beispiel, für dich, wie wenn du in Köln rummachst, ist der optimal. Ja? Arbeitest du bei einer Rollerfirma? Nö. Um Gottes Willen. Michael. Ich habe nur schon 5 Stück gefahren. Wie kamst du denn zum Rollerfahren überhaupt? Ganz einfach. Ich habe mal für ein Jahr den Führerschein verloren. Mhm. Ja? Und dann durfte ich nur noch Mofa fahren. Mhm. Ja? Und dann habe ich angefangen, ganz klein. Mhm. Und dann habe ich mir den 50er mit 50 geholt. Danach, mhm. Als ich wieder den Lappen hatte. Ja? Mhm. Und dann dachte ich zwar wieder Auto fahren. Ich fahre auch meinem Vater sein Auto mal ab und zu, wenn ich mal ein Auto muss. Ne? Aber, also... Für 2 Leute maximal ist ein Roller das optimale Fahrzeug, wenn es nicht gerade aus Kübeln schüttet oder wenn es glatt ist. Ich würde gerade sagen, also im Winter ist es nun nicht so schön, ne? Also ich bin von Oktober bis jetzt schon wieder 2500 Kilometer gefahren. Ist ja eine tolle Sache. Ist ja eine tolle Sache. Bist du denn auch schon mal so richtig auf die Schnauze gefallen mit dem Ding? Nee, noch nie. Noch nie. Weil ich übe das. Welche? Du übst hinfallen? Ja, ich übe fahren. Ach so, ohne Verkehr, ja? Wie ohne Verkehr? Ich übe ab und zu mal bremsen. Ach so. Auf Parkplätzen, die ganz leer sind, ich übe fahren auf Schotter mit volle Pulle. Mein Gott, Michael, du sprudelst ja geradezu über. Ja, ich würde am liebsten gegen Schumi mal antreten, mit dem Roller. Du liebst den Roller mehr als deine Freundin. Nein, um Gottes Willen, ohne meine Freundin fahre ich gar nicht. Also die Freundin fährt mit und hat auch Spaß an dem Roller. Ja, sowieso. Wienerst du ihn denn, polierst du ihn auch, pflegst du ihn schön? Also das ist so, der Roller hat den Vorteil, der hat so viel große Plastikflächen, da brauchst du an sich nur einen Dampfstrahler mal für eine Mark drauf zu halten, dann ist er sauber. Ja. Also auch ein Vorteil. Wer seinen Roller so liebt, der hat auch einen Namen für den Roller. Hast du nicht. Der hat selber einen Namen, da brauche ich ihm keinen Namen mehr zu geben. Also Fridolin oder so nennst du ihn nicht? Nö. Der hat einen italienischen Namen, das langt. Ja. Wie teuer war deiner? Oh, der hat schon 6,5 gekostet. 6,5, ja. Wie viel Kilometer kann man mit so einem Ding fahren? Oh, das kommt darauf an, wie du den pflegst und wie du damit fährst. Ungefähr. 50.000? Ich habe noch keinen bis zum Ende gefahren, bis der Motor kaputt war. Also robuste Dinger sind das, ne? Robuste Dinger sind das. Höchstgeschwindigkeit? Oh, also meiner läuft laut Tacho wohlgemerkt berg runter 130, aber da ist natürlich übertrieben. Ne? Mhm. Auf der Geraden läuft er um die 100, 110. Mhm. Du musst davon ausgehen, in meinem großen kollektiven Freizeitpark hier, ich will jetzt nicht sagen, wo ich genau bin, aber du weißt es ungefähr an von der Telefonnummer, wenn du nachguckst. Aber, ja. Also... Der Kohl hat mich schon mal darauf gebracht. Dieses Gebiet hier, wo ich hier wohne, ist ein unheimlich schönes, stark bewaldetes Gebiet und so weiter, ne? Und mit vielen Seen und so, und schönen Landstraßen hauptsächlich und so weiter. Und da darf man halt nur 100 fahren. Ja. Und wenn ich diese ganzen, ich sag's jetzt mal, diese ganzen Organspender an mir vorbeirauschen sehe, von einer Kurve zur nächsten, die mit 100 PS und so weiter, da kann ich nur müde lächeln. Also ich muss dir zustimmen, eine Freundin von mir hatte früher auch so ein Ding. Also die berühmte Vespa, so einen ganz normalen kleinen. Ja, klar. Und das war wunderbar, wenn wir im Sommer Ausflüge gemacht haben, so ins Bergische oder in die Eifel, hier bei uns um die Ecke. Ja, klar. Herrlich, herrlich. So 100 Kilometer kannst du locker damit fahren an einem Tag. Ja, und man muss wirklich nicht schnell fahren, umso mehr kriegt man von der Natur mit so und im Frühling und sowas. Guck mal, was glaubst du, was ich mich gefreut habe damals, als ich den ersten, mit der so 50 lief dann hatte. Der lief dann mal den Berg runter, mal 70, vielleicht mal 80 hier steil. Der Berg, desto schneller wurde das Ding, ne? Und du konntest aber, wenn du einen Berg hochgefahren bist, da konntest du in aller Ruhe links und rechts gucken. So muss das auch sein. Wenn du die Autos im Rückspiegel beobachtest, die hinten auf dich zukommen, ja, bei so einem langsamen Gerät, und machst ein bisschen Platz, dann siehst du, wie die Autos schön weit an dir vorbei fahren. Keine Gefahr mehr. Ich habe nämlich vor 10 Jahren mal diesen Unfall gehabt, wo ich fast tot gewesen wäre, ja. Und seitdem bin ich mit Fahren äußerst vorsichtig. Also ich gehe davon immer die Hände bremsbereit. Ja, ich gehe davon aus, dass du bis ins hohe Alter Roller fahren wirst. Stimmt, ne? Ja, also. Also mit 85. Bis ich tot umfahre. Mit 85 wird man dich auch noch auf den Straßen sehen. Und ich empfehle das jedem Autofahrer, der seinen Führerschein schon vor 1980 gehabt hat. Mhm. Fahr mal bei einem Motorradhändler oder einem Rollerhändler Probe. Wenigstens mal, denn im Stadtverkehr, ja, wenn ich die Leute sehe, wie die im Stadtverkehr stehen an der Ampel und sich bald also wirklich aufregen, dass es nicht vorwärts geht mit einem Roller, bin ich immer der Erste. Gell? Das ist klar. Und an jeder Ampel. Michael, auf dass dir nie was passiert und du viele Schulden... Ja, pass auf, da muss ich gerade noch was schnell sagen. Ich fahre immer so, ich sage nicht, mir passiert nichts. ich fahre so, ich will, dass mir nichts passiert. Und ich will auch niemanden gefährden. Und so soll es auch bleiben. Und so soll es bleiben. Alles Gute. Alles schöne Grüße an alle Rollerfahrer. Danke. Ich gebe es weiter. Tschüss, Michael. Mein Gott, war er begeistert. War er begeistert. Thema ist heute Nacht bei uns, ihr Lieben, Gier. Seid ihr gierig nach irgendetwas? Das werde ich jetzt fragen, Peter. Und Peter ist 38 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Ich bin der Peter. Ja. Und zwar ist, bin ich gierig auf Geltungsbedürftigkeit oder was weiß ich. Und zwar geht es darum, ich versuche dann immer möglichst in Film und Fernsehen irgendwo unterzukommen. Deshalb rufst du hier auch an, jetzt? Ja, ja. Ja, klar. Mhm. Ja. Und du bist schon beim Fernsehen oft untergekommen? Wo warst du? Ich war beispielsweise 96, war ich bei einer niederländischen Produktion gewesen. Mhm. Und zwar war das der Hammer gewesen. Ich habe dann dieses Jahr erfahren, dass der Film einen Oscar gekriegt hat. Mhm. Da habe ich mich erstmal fast rückwärts überschlagen, wie ich das gehört habe. Ne? Welcher Film war das denn? Kennen wir ihn? Ja, das ist der Film, der hat für den besten Ausländer, nicht englischsprachigen Ach so, Film. Ja, die kennt man meistens dann nicht so. Stand aber, glaube ich, drin auch. Der hieß Charakter. Ah ja. Was hast du denn da gemacht, genau? Ich war Statist. Statist warst du? Statist, ja. Ach so, ich dachte, du würdest jetzt bei Talkshows auftreten. Nein, du machst Berichte bei Produktionen mit. Ja, Statist oder Schauspieler, Laienschauspieler. Mhm. Erzähl mal noch so ein paar Produktionen, bei denen du mitgewirkt hast. Gibt es auch deutsche, berühmte Sachen? Die anderen Produktionen, da bin ich meistens immer durch Zufall durchs Bild gelaufen. Da bin ich immer reingestellt. Mhm. Beispielsweise hier in Hamburg bei Großstadtrevier. Mhm. Dann werden immer die Beleuchtung aufgestellt, wenn nur die Kamerawagen und alles, was da ist. Ne? Mhm. Ist das ein Nebenjob davon? Das ist richtig, ne? Oder ist das ein Hobby? Nein, das ist ein Hobby. Ich bin da durch Zufall dran gekommen. Mhm. Die haben da mal eine große Anzeige geschaltet gehabt bei dieser Produktion. Und es gibt nicht großartig viel Geld, aber mir kommt es darauf an, den Spaß zu haben. Mhm. Und nun bist du ja dann wahrscheinlich nur Sekunden später im Film oder im Fernsehen zu sehen. Ja, das reicht dir aber schon aus. Ja, das reicht mir schon aus. Ich habe ja schon versucht, irgendwie an den Film ranzukommen, aber der ist wahrscheinlich, entweder ist er noch nicht synchronisiert oder der läuft noch nicht. Wie viele Auftritte hattest du schon? In wie vielen Filmen oder Fernsehproduktionen warst du schon zu sehen? Ich kann mich erinnern, dass ich auch mal in der Schaubude gesessen habe. Und also auch beispielsweise habe ich bei Musikproduktion auch mitgewirkt. Also eine ganze Menge. Auch eine ganze Menge. Du kannst ja gar nicht so eine Zahl nennen, wie viele es waren bisher. Nee, nee. Warum bist du so, warum hast du so einen Geltungsdrang? Warum ist das so? Vielleicht liegt das, ist das vererblich bei mir, ne? Weil mein Großvater war, was war der? Kann man sagen, Schlagersänger? Nee. Der hat also Schellackplatten besungen gehabt. Ne? Mhm. Und vielleicht nennen wir ihn Rudi Schurecke. Ja, ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Und also du meinst, das liegt im Blut? Das liegt vielleicht im Blut. Hast du Komplexe und willst die dadurch kompensieren? Ja, vielleicht, dass ich mehr nach außen gehen will, auf Leute zugehen will, mit Leuten so Kontakt haben will. Was machst du denn vom Beruf eigentlich? Ich habe Bürokaufmann gelernt. Ich habe immer für sich drei Berufe. Ich habe also drei Ausbildungen gemacht, die immer was mit Menschen zu tun hatten. Ne? Mhm. Nun liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn du da so rein drängst in diese Medien, warum hast du nicht versucht, früher vielleicht schon eine Ausbildung als Schauspieler zu machen? Oder bewirb dich bei einer Soap, dass du da irgendwas mit, irgend sowas, halt in Beruf in diesem Medium. Also meine Mutter hat ja auch schon zu mir gesagt, Mensch, warum bist du nicht Schauspieler geworden mit deiner tollen Stimme? Da könntest du doch so viel machen. Und oder Schlagersänger. Ja? Ich habe auch beim Talentwettbewerb mal mitgemacht. Du hast gesungen? Ja, hab gesungen, ja. Aha. Was hast du gesungen? Das war Gospel. Aha. Na? Ja, also was Anspruchsvolles schon. Was Anspruchsvolles. Mhm. Also nicht ganz in Weiß oder so? Nein, nicht ganz in Weiß. Aha. Das war so ein reiner Zufall. In der Regionalzeitung stand drin, wir suchen für einen Talentwettbewerb, suchen wir Leute, die da mitmachen wollen. Welchen Platz hast du belegt? Zweiten. Hey, Gratulation. Gratulation. Also du solltest das immer wieder versuchen. Also da ist eine richtige Gier, ne? Eine Gier, Aufmerksamkeit zu erregen, in der Öffentlichkeit zu stehen, vielleicht aufzutreten, vor Menschen auf jeden Fall irgendetwas zu machen. Nee, um auch die Scheu vor den Massen beispielsweise, so als Therapie, das überwinden beispielsweise. Mhm. Und weil ich dann für sich ja sehr menschenscheu bin, ne? Mhm. Auf der anderen Seite drängt mich selbst wieder zu den Menschen hin, ne? Was wäre denn so dein absoluter Traum, Peter, wenn man ihn dir erfüllen könnte? Würdest du Schauspieler sein wollen oder Showmaster oder Sänger? Was wär's? Also Schauspieler auch, Sänger ja. Mhm. Denn ich habe beispielsweise bei diesem Song Contest, das war ja Peter Sebastian gewesen, wenn der Name was sagt, ne? Sagt mir, ja. Als alter Schlagerfreund sagt mir das natürlich was, ja. Und wie ich da angerufen habe, der war total aus dem Häuschen und sagt, na, komm sofort her und sing mal vor, ne? Mhm. Also du bist am Ball und versuchst weiterhin da dein Glück zu machen. Ja. Vielleicht hören wir oder sehen wir dich irgendwann. Kann sein. Ja, weil, dann sagst du mal, wenn du einen großen Auftritt hast, sagst, Leute, ich bin der Peter, der damals bei Domian angerufen hat. Ja. Es gibt eine wunderschöne Geschichte. Der Film Till Schweiger, der letzte, Knocking on Heaven's Door oder so ähnlich. Der Drehbuchautor, der hat bei mir in der Sendung angerufen. Der war damals Taxifahrer. Und der hat mir die Geschichte erzählt, dass er das Drehbuch, der war Hobby-Drehbuchautor, der hat durch Zufall eben bei einer Taxifahrt Till Schweiger kennengelernt und hat ihm das Drehbuch in die Hand gedrückt. Und diese Geschichte hat er mir hier erzählt. Mhm. Und ein Jahr, anderthalb Jahre später, war das der Bombenerfolg überhaupt im Kino. Ja, also hier beginnen Karrieren in dieser Sendung, du merkst es schon. Alles Gute, lieber Peter. Und toll, toll, toll. Ich wollte noch was loswerden. Ja. Und zwar, das habe ich auch durch Zufall erfahren, weil mein Nachnamen muss ich ja nicht unbedingt nennen, ich weiß nicht mehr. Und ich habe einen Cousin, der ist Schauspieler. Mhm. Also es gibt familiäre Bande. Ja, es gibt familiäre Bande, ja. Ja, das war wichtig, dass wir das noch gesagt haben. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Toi, toi, toi. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 15 Sekunden. Und jetzt gibt's Musik. Und 17 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist das Talkradio Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt Gier. Wer von euch ist extrem gierig? Nach was auch immer. Nach Geld, nach Macht, nach Sex, nach Leben, wie auch immer. Und wer von euch kennt extrem gierige Menschen und wie findet ihr die Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht? 0180 5678 111. Und die Faxnummer, ganz ähnlich, 0180 5678 110. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Simone und die ist 34 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Ich rufe zum Thema Richard Gere an. Und zwar, mein Richard Gere, der schreibt sich mit R-E-E. Ja, das habe ich mir gerade ja schon ganz pfiffig, wie ich bin, gedacht. Erzähle mir von ihm, warum magst du ihn so? Magst du ihn? Ich gehe davon aus, dass du ihn sehr magst. Ja, ich mag vor allem Wortspiele und deswegen habe ich angerufen. Ach so, aber bist du ein richtiger Fan? Ja, das kann man auch sagen. Also, ich habe natürlich alle Filme gesehen, bis auf den neuesten Schakal. Ja. Aber Richard Gere ist ja auch ein sehr attraktiver Mann, ne? Ja. Gefällt er dir als Mann auch? Wenn man die grauen Haare nicht sieht. Also, du stehst also nicht auf graue Haare? Nee, eigentlich nicht. Aber in den Filmen American Gigolo und Pretty Woman und verhängnisvolle Leidenschaft, da hat er keine grauen Haare. Dann findest du ihn geradezu erotisch. Ja, das kann man sagen. Gehst du denn gezielt wirklich in Kinoproduktionen, wo er auftritt, wo er mitmacht? Oder bist du generell eine Frau, die gerne ins Kino geht? Nee, also in letzter Zeit eigentlich nur, wenn was Besonderes da im Kino geboten wird. Also Richard Gere oder Mr. Bean. Ja. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich. Nein, überhaupt nicht. Also unser Thema ist Gere heute Nacht und du rufst Richard Gere an. Genau. Das ist natürlich sehr schön um die Ecke gedacht. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich liebe Wortspiele und versuche mich deshalb als Kabarettistin. Hey, eine fast Kollegin. Ne? Fast also, Kollegin? Fast, naja, so aus dem Bereich. Du versuchst sie als Kabarettistin, was machst du? Trittst du richtig so auf oder schreibst du nur oder wie arbeitest du? Ja, ich trete übermorgen um 8 Uhr in Gelsenkirchen am Maritim auf. Jetzt haben wir ein bisschen Werbung für dich gemacht, das ist doch gut. Ja, das ist aber keine Werbung, weil das ist gratis und ich verdiene nichts. Ach so. Das Maritim verdient auch nichts. Wenn man sich für einen Schauspieler so interessiert, interessierst du dich mehr so hauptsächlich für seine berufliche Karriere oder interessierst du dich auch für sein Privatleben, also Klatsch und Tratsch? Nee, also Klatsch und Tratsch weniger. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nichts über Richard Gere. Ist der verheiratet? Erzähl mir mal. Ja, der war mal verheiratet. Ne? Mhm. Und hat er Kinder? Das glaube ich nicht. Ich weiß nur, dass er sich sehr für Tibet einsetzt, für den Dalai Lama und für die Unterdrückung durch China. Ja. Ja, und er ist halt auch nicht nur schön, sondern auch noch klug. Ja, und hat er im Moment eine Freundin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also das ist einfach zu weit weg. Ja. Simone, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, ich habe noch sowas zum Schluss, ein Bonbon sozusagen. Ein Bonbon? Ja. Ich liebe Bonbons. Also ich möchte gern Herrn Pleitgen grüßen, den ich heute in Bochum wegen einer Mitarbeit angesprochen habe. Der hat bei uns in der Uni in Bochum in Publizistik einen Vortrag gehalten. Ja. Ja, und da ist er mir leider dann nur kurz zwischen die Arme gekommen. Und was hat er dir geantwortet? Was er mir geantwortet hat, dass ich ihn ja schon das zweite Mal frage. Aha. Wegen eines Volontariats. Ja. Und dass er es als Intendant nicht allein entscheiden kann. So ist das auch, ja. Also Fritz Pleitgen ist unser Boss hier, unser Oberboss. Ja. Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Das war nochmal Reklame. Das war eine richtige Antwort, die er da gegeben hat. Ich kann dem nur beipflichten. Und dann habe ich noch eine zweite Sache. Ja, jetzt aber. Und zwar habe ich an die Mitternachtsspitzen und an Creme Frech geschrieben, weil ich in Publizistik gerade eine Arbeit schreibe. Mhm. Und sie haben mir leider noch nicht geantwortet und ich warte dringend auf das Rückschreiben. Also wenn die Kollegen jetzt zuhören, die sollen sich heute Nacht mal hinsetzen und das Rückschreiben formulieren. Ja, heute Nacht muss es nicht sein. Du bist ja ganz bescheiden. Möglichst frühzeitig damit. Ich merke schon, die Simone hat Power und die will nach oben. Ne? Die ist schon ziemlich ehrgeizig. Das ist ja nur eine blöde Hausarbeit. Viel Glück, alles Gute. Tschüss, Simone. Tschüss. Tschüss. Martin ist 17 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo, Martin. Ja, ich bin extrem gierig auf Schokolade. Das ist ja ganz putzig. Oder ist das nicht putzig? Für meine Mutter nicht. Wie viel Schokolade isst du denn so am Tag? Ja, so manchmal 6 Tafeln. Bist du von Sinnen? Dann hast du so eine Wampe, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Du wirkst so von der Stimme, als wärst du ganz schlank. Stimmt das? Naja, ich habe 5 Kilo Übergewicht vielleicht. Wie groß bist du? 1,70. Und wie viel wiegst du? So 75. Ja, könnte ein bisschen weniger sein, ne? Ja. Ja. Wie lange bist du schon gierig auf Schokolade? So 3 Jahre. Kannst du das irgendwie festmachen? Ist da bestimmt irgendwas Bestimmtes damals vorgefallen, dass du so auf die Schokolade dann zurückgegriffen hast? Ja, meine Oma war zu Besuch und da bin ich hat sie mir Schokolade mitgebracht, ganz viel. Mhm. Die habe ich alles auf einmal aufgegessen. Und seitdem hast du Geschmack dran gefunden? Ja. Du sagst 5 Tafeln pro Tag. Kriegst du denn wirklich immer so viel oder ist das so deine Traumvorstellung? Nee, das ist nur manchmal. Und deine Mutter finanziert das oder jobbst du schon nebenher irgendwie? Nee. Also die Mama muss das bezahlen? Ja. Und wie viel gibt sie dir so in der Regel pro Tag? So 2 Tafeln und dann bin ich ja noch so in der Schule und da so ein Kiosk. Mhm. Da kaufe ich mir dann auch noch. Mann. Müssen es bestimmte Sorten sein? Oder eine bestimmte Sorte sein? Nee. Also du nimmst Hauptsache Schokolade und rein damit? Ja. Und isst du die auf einmal auf oder so in kleinen Portionen verteilt über eine Stunde oder so? In so kleinen Portionen verteilt. Kleine Portionen. Mensch, das und putzt du dir auch ordentlich die Zähne danach immer? Nee. Auch nicht. Also du wirst dick und kriegst Karies. Ja. Ist keine schöne Aussicht, Martin. Nee. Ne? Wenn du irgendwann mal eine Freundin haben willst, geht die laufen, wenn die das hört. Es gab mal so einen alten Schlager, wirst du nicht kennen, von Trude Herr, die hat immer gesungen, ich will keine Schokolade, doch, ich will lieber einen Mann. Das, kennst du? Das kenn ich. Du solltest lieber singen, ich will keine Schokolade, ich will lieber eine Frau. Ja. Wie wär's denn damit? Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Ja, hast du schon gehabt? Ja. Während dieser Schokoladenphase? Nee, davor. Davor. dann ist das ja schon eine ganze Weile her, ne? Ja. Hast du denn auch mal so für dich überlegt, dass es vielleicht ganz gut wäre, eben auch ganz gesund wäre, wenn du das mal ein bisschen runterfahren würdest? Vielleicht mal nur ein. Solange noch Schokolade im Haus ist, da schaffe ich das nicht. Und wenn noch ein Kiosk gibt, wo ich kaufen kann. Mhm. Ich bemühe mich immer, nicht zu essen, aber ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Also die beste Lösung wäre, die beste Kur wäre, nichts zu Hause zu haben und du dürftest kein Geld in der Hand haben. Ne? Das wäre das Beste. Dann sagt deiner Mutter doch mal, dass sie auf keinen Fall demnächst mehr Schokolade kaufen soll. Ja, aber die kauft trotzdem noch für meine Schwester. Achso, dann klaust du das von der Schwester. Ja. Mhm. Ist auf Dauer kein Zustand, Martin. Mhm. Ist auf Dauer nicht gut. Ne? Versuch doch mal ein bisschen dagegen anzugehen. Ich weiß, es ist schwer bei solchen Sachen. Es kann ja ausarten zu einer richtigen Sucht, sowas, ne? Und ja, ich habe das Gefühl, dass es auch schon so ist. Mhm. Was hast du denn sonst noch? Hast du Hobbys noch in deiner Freizeit, denen du nachgehst? Ja. Was denn? Bei der Jugendfeuerwehr und Inlineskaten tue ich auch. Mhm. Aber wie kommt das, dass mit den Mädels nichts passiert ist in den letzten Jahren? Ja, ich habe nämlich keine Lust. Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Glaube ich dir nicht. Du findest doch sicher Mädels gut, oder? Ja. Guckst auch schon mal welchen? Ich traue mich vielleicht, sie nicht anzusprechen. Mhm. Du gehst noch zur Schule, ne? Ja. Mhm. Gibt es bei dir in der Schule, in der Klasse oder überhaupt in der Schule irgendein Mädel, das du schon ziemlich sympathisch findest? Ja. Mhm. Schon ein bisschen geflirtet so? Nee, die hat schon einen Freund. Mhm. Gibt es denn eine, die keinen Freund hat und die du auch gut findest? Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich nämlich glaube? Wenn du dich da ein bisschen mehr rantrauen würdest an die Mädels und da irgendwas so ein bisschen in die Gänge käme, dann hast du gar keinen Bock mehr auf Schokolade. Dann sind die Mädchen viel interessanter als die blöde Schokolade. Ich glaube, das ist der vielleicht viel richtigere Weg, als wenn du dir das so abbringst, weniger Schokolade zu essen. Sei mal ein bisschen mutig und sprich die Mädchen an. Ja. Du hast da überhaupt nichts zu verlieren. Guck mal, du bist jetzt alleine, also du hast nichts zu verlieren. Wenn die dann sagt, nein, ich möchte nicht, dann na gut, dann war es das halt. Die nächste will vielleicht oder die übernächste. Das ist ja dann so peinlich, wenn das dann die anderen Mitschüler erfahren. Martin, was meinst du, wie viele Körbe ich in meinem Leben schon bekommen habe von Leuten, die ich angesprochen habe und die nicht wollten? Da muss man mit leben, so ist es halt. Aber dadurch wird man mutiger, wenn man das ein paar Mal versucht hat und wenn man auch eine Absage erteilt bekommen hat, irgendwann klappt es und dann ist man stolz. Und wenn die anderen es mitbekommen, denen geht es nicht anders wie dir. Versuch mal. Ja. Das ist schon eine ziemlich gute Sache, glaube ich, wenn du mal verliebt wirst demnächst. Hä? Alles Gute. Ja. Tschüss, Martin. Tschüss. Und jetzt keine Schokolade mehr essen, jetzt heute Nacht. Ja, und ich wollte noch sagen, dass ich deine Sendung gut finde. Ich danke dir sehr herzlich. Tschüss, Martin. Tschüss. Tschüss. Anja, 19 Jahre. Ja, hallo. Hi. Hi. Anja, wie ist es bei dir mit Schokolade? Reden wir erstmal darüber. Eigentlich genauso wie bei meinem Vorgänger. Also Schokolade, da kann ich mich auch nicht bremsen. Nein. Aber das ist halt auch immer nur dann, wenn irgendwelche Leute bei mir sind. Also dann bist du so ein Schleckmaul geradezu. Ja, das... Pralinen also, isst du gerne? Ja, alles, was mit Schokolade zusammenhängt, Chips, also alles an Süßes. Jetzt gerade Ostern, viele, viele Schokoladeneier wahrscheinlich. Ja, genau. Osterhasen. Aber ich esse das auch nur dann in so Übermengen, wenn irgendwelche Freunde oder Bekannte bei mir sind. Wie kommt das? Bist du denn aufgeregt, wenn die da sind? Nee, überhaupt nicht. Ich habe dann wirklich so das Gefühl, ich müsste mehr essen als alle anderen. Mhm. Und ich gönne das denen überhaupt nicht. Also total schlimm. Du bist ja geizig. Ja, auch irgendwie. Also ich habe dann immer so das Gefühl, nee, du musst jetzt mehr haben oder mehr essen als die anderen, vor allem, wenn ich dann auch noch selber gekauft habe, dann will ich noch mehr essen und gönne das den anderen überhaupt nicht. Also das bezieht sich jetzt gar nicht mal nur auf Schokolade und Süßigkeiten, sondern wenn du ein Schnitzel oder wenn du einen Braten hast, dann musst du davon auch ganz viel essen. Ja, das ist bei jedem Essen so. Deshalb, wir haben halt auch vorhin uns gerade Chinesisch bestellt gehabt und da gucke ich halt wirklich fast, wer mehr Reiskörner hat. Das ist total schrecklich. Weil ich will immer mehr essen als alle anderen und frage dann auch so, ja, hast du fertig gegessen? So eine reine Gier ist das. Also kann man das sagen, dass es eine regelrechte Essgier ist? Ja, total. Aber es ist nur, wenn andere Leute dabei sind? Ja, wenn ich allein bin, dann esse ich eigentlich fast überhaupt nichts, weil dann macht mir das Essen auch keinen Spaß. Dann ist es ja nicht so da, dass man den anderen sozusagen was wegnehmen kann. Mhm. Aber wenn man sich was kommen lässt, dann hat doch jeder so seine Portion. Ja, wir holen uns halt immer so drei Gerichte, wenn wir 4 Leuten sind und teilen das alles auf. Dann kriegt jeder von jedem Essen etwas. Mhm. Und dann will ich immer von allen am meisten haben. Das ist total furchtbar. Und die anderen beschweren sich auch schon immer, vor allem meine Mutter. Kommst du aus einem Haushalt mit vielen Geschwistern? Nee, ich bin Einzelkind. Ach, Einzelkind auch noch. Ja, da hast du doch... auch nicht eigentlich. Was? Weil sonst hätte ich ja vielleicht, obwohl vielleicht passt gerade deshalb, weil ich nie gelernt habe, vielleicht zu teilen. Mhm. Ja, ich kenne das eher so aus Haushalten mit vielen Kindern, dass alle immer scharf drauf waren, möglichst viel zu kriegen, bevor die Geschwister dann zu langen. Mhm. Ne? So ich bin ja auch Einzelkind, ich weiß es nicht. Ja, Mensch. Aber es ist nicht so eine richtige Esssucht, ne? Dass du sagst, dass das irgendwas schon was Krankhaftes ist. Ja, also schon eigentlich, weil es halt wirklich jedes Mal so ist. Ist das in dem Moment auch gar nicht bewusst? Also ich denke, es ist jetzt ganz viel im Nachhinein, weil ich meine, wenn man halt dann wirklich total viel auch den ganzen Abend über isst, dann ist dann irgendwann auch schlecht und man fühlt sich total dick und man denkt dann so, oh Mann, warum hast du das alles gegessen? Behältst du das dann bei dir oder gehst du aufs Klo? Nee, meistens nicht. Also weil ich dann auch wieder so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich wieder so viel in mich reingeschlungen habe und auf so einer kurzen Zeit. Dann gehst du aufs Klo und erbrichst es wieder? Ja, meistens. Das hört sich alles nicht sehr gut an, Anja. Jetzt ganz im Ernst. Hört sich wirklich an wie eine ziemlich massive Essstörung. Ja, kann sein. Also und wie lange hast du das jetzt schon? Also schon total lange. Also bestimmt jetzt schon so bewusst, dass mir so bewusst ist, dass ich so essgeregt bin, bestimmt schon seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Und du erbrichst auch seit 3 Jahren nach solchen Sachen. Mhm. Halt oft halt, weil ich am Anfang habe es ja nicht gemacht und dann habe ich ja schon gemerkt, dass es überall ansetzt. Mhm. Und ich wollte natürlich auch nicht, dass ich nicht dicker werden. Und dann war das halt so die einzige Möglichkeit und halt auch sehr viel Sport halt noch dazu. Mhm. Ja. Ist dir das als Krankheit bewusst schon oder tust du es noch ab, so als Schulle? Nee, das ist mir als Krankheit eigentlich schon bewusst, weil ich halt auch mit 12 schon mal essgestört war. Mhm. Da war das halt aber eher so die Magersucht, da war das halt anders. Mhm. Und deshalb war es mir am Anfang auch nicht so bewusst. Dann dachte ich halt so, naja, okay, isst halt den anderen ganz gern was weg. Mhm. Und bis es dann halt kam, dass ich halt wirklich auch an Kilos zugenommen habe, weil ich halt wirklich immer so... Du hast aber noch nie mit einem Arzt darüber gesprochen. Ich hatte einen Therapeuten, aber der war halt mir nicht so sympathisch und dann habe ich da halt die Therapie abgebrochen. Mhm. Und versucht das halt jetzt so mit Gesprächen mit Freunden, weil denen es halt auch aufgefallen ist, dass ich immer irgendwie total in mich reinschaufel, wenn irgendwas ich auf dem... Ich glaube auch, dass du was an dir machen, dass du mit und an dir arbeiten musst, damit das nicht noch schlimmer wird und sich diese Essstörung, wie sie sich jetzt da bei dir darstellt, dass es nicht noch gravierender wird. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein paar Worte sprichst. Ja, also kann ich machen. Ja? Ja. Das ist Petra und du legst auf und Petra ruft dich gleich an. Mhm. Damit ist nicht so zu spaßen. Das kann wirklich übel sich entwickeln alles. Ja, gut. Die Petra ruft dich an. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja, okay. Schönen Tschüss. Abend noch. Danke. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich die Kerstin. Ja, hallo. Kerstin, du bist wie alt? 32. Ja. Mhm. Herzlich willkommen. Hallo. Bei mir hier in der Sendung. Zum Thema Gier. Ja, ich bin auch gierig. Du bist auch gierig? Ja. Auf was denn? Nach Anerkennung von meinem Freund, die ich aber leider nicht kriege. Warum bekommst du die Anerkennung nicht? Ich weiß es nicht. Welche Art von Anerkennung möchtest du denn haben? Ach, wie soll man das sagen? Er zeigt mir halt nie so seine Gefühle. Mhm. Manchmal komme ich mir dann immer so ausgenutzt oder als Aschenputtel oder sonst was vor, dass ich für alles immer da bin und für ihn da bin, aber er macht mir es nie und zeigt mir es nie. Er hat noch nie zu dir gesagt, ich habe dich lieb oder ich liebe dich? Selten. Aber er hat es schon mal gesagt? Ja, sicher schon. Wie lange seid ihr verbandelt schon miteinander? Ja, mal wären es 1,5 Jahre. Mhm. Lebt ihr in einer Wohnung? Ja, Wochenend. Mhm. In der Woche ist er meist auf Montage. Mhm. Ne, ich gebe mir dann halt immer Mühe mit allen und versuche alles zu erledigen und machen, aber er erkennt das irgendwo nie an. Fühlst du dich von ihm auch vernachlässigt? Ja. Ist er auch so im Bereich, dass er sich nicht so sehr für deine Person interessiert, dass er nicht zärtlich genug ist zum Beispiel? Ja, zärtlich genug kann man jetzt eigentlich nicht sagen, aber alles andere, was eben finanziell Wohnung, sonst was anbetrifft, eben das komme ich mir mal vor als Interessierten, das alles gar nicht. Und wie es dir so innerlich zumute ist, interessiert ihn auch nicht groß. Na. Er macht so sein Ding und du funktionierst halt da so nebenher und das genau. ist dann... Und wenn er dann Wochenende von der Montage da ist und ich will drüber reden mit ihm oder so, dann flippt er eben gleich aus, hör auf mit deinem Gesudere und das mag ich gar nicht hören. Und wenn es nicht passt, so wie es ist, dann kann ich ja gehen. Dann, dann halt so Angst dann, dass ich ihn verliere halt, dann... Du hast schon, mach alles. Weißt du, Kerstin, dieses Wort, die Gier, hat ja immer so einen schlechten Beigeschmack. Ne? Ich finde, das passt gar nicht auf dich. Ich finde, du hast ein verdammt großes Recht dazu, das einzufordern von deinem Freund, was du gerade erzählt und beschrieben hast. Das ist durchaus in Ordnung und da bist du jetzt nicht in irgendeiner Weise schuld, sondern eher, finde ich. Ich finde, das ist, was du da beklagst, wenn das alles so stimmt, und davon gehe ich ja aus, hast du recht, kann ich dich völlig nachvollziehen und verstehen. Kann dir nur empfehlen, dieses immer wieder zu thematisieren und dich bloß nicht niedermachen zu lassen von ihm. Ja, das ist das, weil für mich ist es sozusagen, ja, was heißt der erste große Liebhaber, wo ich wirklich fühle, dass ich ihn eben wirklich lieb habe. Ja, aber das ist eben kein Grund, das darf für ihn ja kein immer die Angst halt da, ihn zu verlieren, weil immer wenn wir über was reden wollen oder sowas, und wenn er dann sagt, ja, wenn dir das nicht passt, dass ich das und das tue, oder zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin einen Kaffee trinken will, schon ganz einfach, da flippt er aus, dann redet er eine Woche im Prinzip nicht mit mir oder tut dumm. Aber das ist doch nicht in Ordnung, Kerstin. Und er fährt aber laufende Wochenende zu Freunden zum Gitarre spielen oder so. Weißt du, wenn der mitkriegt, dass du ihn so sehr liebst, dann hat er sich wahrscheinlich mittlerweile so viel, nimmt er sich so viel heraus nach dem Motto, mit der kann ich das ja machen, die schluckt das, die nimmt das hin. Ja, das ist es. Und das sagen wir ja befreundet jetzt auch schon, ja. Die sagen, der nutzt sich ja total aus, schöner kann er es gar nicht haben, die Woche ist er nicht da, Wochenende kriegt er gewaschen und gekocht und geputzt, dann fährt er wieder oder er fährt ja das Wochenende viel weg zum Gitarre spielen halt. Liebe Kerstin, lass das nicht mit dir machen auf Dauer, lass es nicht mit dir machen, auch auf die Gefahr hin, dass du ihn verlierst. So wirst du über kurz oder lang, oder du bist es schon, wirst du zu seiner Sklavin und verlierst all deine Würde auch in dieser Beziehung. Mach es nicht. Ja, hab ich schon. Ja. Das ist ja mein Problem. Bestehe auf deine Ansprüche auch und das, was du möchtest. Kann ich dich nur bekräftigen drin. Alles Gute. Von Herzen. Der Herzseher sieht das irgendwann mein. Bei mir habe ich finanzielle Probleme und trotzdem gebe ich im Prinzip jede letzte Mark für ihn aus. Er hat sich unbedingt so teure Saiten für seine Gitarre gewünscht, da habe ich mir meinen Schmuck verkauft, um ihm die Saiten zu kaufen. Bloß um ihm eine Freude zu machen. Pass mal auf, Kerstin. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin auch mal noch gleich redest. Mhm. Ist das okay? Ja, das wäre mir recht. Ja, dann habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit, als wir jetzt hier im Rahmen der Sendung. Und von meiner Seite aus nochmal den Tipp, bestehe auf deine Rechte und lass dich nicht zum Hanseln machen. Leg es mal auf und die Petra ruft dich gleich an. Mhm, okay, gut. Viel Glück. Okay. Tschüss. Danke, tschüss. Melanie, 20 Jahre. Hallo. Hallo. Ja. Eine forsche junge Frau. Ja, ich wusste gar nicht, dass ich jetzt schon drin bin. Ja, bist du? Ich bin irgendwie immer so als Letzte dran, ich weiß auch nicht. Nee, du bist nicht als Letzte dran. Fast am Ende. Melanie. Ja. Bist du denn auch eine gierige Frau? Ja, ziemlich. In welcher Beziehung? Ja, ich bin irgendwie süchtig nach diesen Dating-Lines. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da einmal mit angefangen und kann nicht mehr aufhören. Wie viele Stunden verbringst du auf so einer Line? Ja, also täglich, ja. Kommt drauf an, wenn ich Wochenende mal frei habe und nichts vor, kann schon mal passieren, so das ganze Wochenende. Das ganze Wochenende? Ja, und ansonsten so 2-3 Stunden pro Tag. Das ist ja bei euch Mädels ganz praktisch. Ihr braucht ja nicht zahlen. Gott sei Dank, sonst hätte ich aber Telefonrechnung in astronomischer Höhe. Das kann ich mir vorstellen. Was machst du denn dann so lange, die vielen Stunden? Erklär mal den Menschen, die noch nie auf so einer Leitung angerufen haben, wie das da dann so abgeht. Ja, man kriegt da als Frau halt Briefkastennummer und Geheimnummer. Das heißt, wenn ich da anrufe, muss ich das direkt eingeben? Ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Nachrichten verschicken, man kann sich Anzeigen anhören von Männern oder von Frauen, je nachdem. Ja, und meistens unterhält man sich dann einfach. Man kriegt gesagt, wer es ist und ja, dann redet man mit denen. Ja. Über was? Vorlieben. Über was? Ja, meistens über erotische Dinge. Auf der Leitung aber dann auf auch. Auf der Leitung, ja. Geht das dann bis hin zu Telefonsex oder wird da irgendwie... Ja, mag ich nicht so besonders. Also lieber live. Ja. Also, naja. Was ist denn letztendlich der Hauptimpuls für dich, das zu machen? Welches Ziel? Männer kennenzulernen. Um Männer kennenzulernen. Ja, ja. Aber ist es ja nicht viel schöner, die Leute draußen auf der Straße? Kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich gehe sehr selten weg. Ich bin eigentlich mehr so ein Stubenhocker. Hast du denn schon mal dich dann mit jemandem getroffen, den du kennengelernt hast? Ja, mit ziemlich vielen. Das schon? Ja. Und war da was Interessantes dabei? Ja, eigentlich durchweg, habe eigentlich immer Glück gehabt. Ja, also während dieser Zeit, während du dich dann getroffen hast, dann war erstmal die Telefonphase ein bisschen reduziert, ne? Ja, für einen Abend dann. Dann für einen Abend. Ja, man trifft sich dann mit jemandem den Abend und naja, man unterhält sich gut. Würdest du denn bei dir auch sagen, dass das schon fast, du hast gesagt, das ist eine Gier, das ist auch eine Sucht, das ist ein Suchtverhalten? Ja, ich denke auf jeden Fall, weil irgendwie habe ich nicht den Mut rauszugehen, irgendwie in Kneipen, in Diskos, Leute kennenzulernen und ich probiere es halt über die Line, weil Beziehungen habe ich keine Lust drauf, ist mir ja zu zu viel Verantwortung. Ach so, du willst eigentlich Männer kennenlernen fürs Bett? Genau. Ach so. Ja, ist doch ganz klar. Ja, ich meine, wenn du mit diesem Vorhaben rausgingst in die Kneipen, was meinst du, wie viel Erfolg du hättest? Um Gottes Willen, also bis jetzt eigentlich wenig. Ja. Das nehmen die Männer dann doch auch gerne zur Kenntnis, ne, wenn du denen das am Telefon sagst. Ja, das auf jeden Fall. Das hast du auch schon negative Erfahrungen gemacht dann mit Leuten, mit denen du dich getroffen hast? Boah, negative Erfahrungen kann man so nicht sagen. Ist halt so, es ist halt nur per Telefon. Man sieht die Leute nicht und man kann natürlich einen vom Pferd erzählen. Also von Alter, wie man aussieht. Das ist dann natürlich öfters eine Enttäuschung. Und dann kriegt man so einen Adonis vorgesetzt und wenn man den trifft, hoppla. Das ist natürlich nicht so toll. Das gab's alles schon. Das gab's alles. War denn jemand schon mal von dir enttäuscht, als er dich gesehen hat? Und gedacht, Nö, das nicht. Irgendwie nicht, weiß ich nicht. Ich erzähle von vornherein, wie ich aussehe. Ich bin da eigentlich immer ehrlich. Ja. Ich erzähle eigentlich nichts vom Pferd und hat immer geklappt. Was sagen denn deine ganzen Freundinnen und Freunde dazu, dass du so... Ja, sind alle nicht so begeistert. Ja. Tja, ich habe mal versucht, eine Beziehung auf sowas aufzubauen. Ja. Das hat dann allerdings nicht geklappt. Warum? Woran lag das? Ja, ich denke, es ist eine komische Art, jemanden kennenzulernen. So für einen Abend oder für ein, zwei Abende ist das bestimmt nicht schlecht. Aber dann eine Partnerschaft drauf aufzubauen, ist nicht einfach. Obwohl ich Geschichten auch schon hier gehört habe, dass aus solchen Sachen dann Ehen entstanden sind. Ganz tolle Beziehungen. Kann alles sein. Naja, weiß nicht. Hat dann mehr am Bett gescheitert. Aha. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke. Ne, beim nächsten Anruf und eine schöne Nacht mit demjenigen, den du dann kennenlernst. Dankeschön. Tschüss, Melanie. Tschüss. Jetzt ist die Heidi noch dran, die 27. Ja, hallo. Hallo Heidi. Heide. Oh ja, ohne I hinten. Sonst fangen wir alle an zu singen, wenn ich das sage. Ist egal. Ist egal. Heine, Heide. Also, Heide. Ich kenne jemanden, der ist gierig und zwar nach grünen, langen Salatgurken. Meine kleine Tochter. Ach, ein kleines Kind? Ja. Ich dachte jetzt schon an schweinische Dinge. Nee. Ich dachte, dein Freund, meine, oder? Nee, meine Tochter. Die ist gierig nach langen grünen Salatgurken. Ja. Was macht sie denn? Ein Vierteljahr. Man darf keine Salatgurken irgendwo sehr zeigen oder auf dem Tisch zu liegen haben, denn die beißt gleich so rein, ob die nun abgewaschen sind, geschält sind oder nicht. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Und sie isst dann richtig, sie isst nicht die ganze Salatgurke auf, gehe ich mal von aus. Wenn ich nicht aufpasse, ja. Sie isst sie ganz auf. Ja, ja. Wenn es nicht aufpasst, also dann muss ich wirklich schon erstmal muss ich ja gleich wegnehmen, muss ich erstmal schälen, ist ja klar und weichen. Aha. Und dann schneide ich immer so, die teile ich immer so in drei Stücken. Ja. Und dann schraubt die so weg. Wie hast du das denn entdeckt? Wann war das erste Mal, dass sie darauf ganz wild war? Naja, sagen wir mal, ein paar Wochen kann man jetzt sagen. Also sie ist ja nun ein Vierteljahr. Ja, und sehr jung. Wir haben sie dann also im Prinzip an alles dran gewöhnt. Mhm. Von jedem mal so ein bisschen was zum Probieren, damit sie nun endlich auch mal alles isst. Und dann hat sie gerne Tomaten oder Äpfel oder Paprika gegessen und habe immer so Angst gehabt, dass sie da so wund wird. Und wobei diese Salatgurken, die meisten, die man heute kaufen kann aus Holland, woher die kommen, die schmecken auch an nichts, ne? Ja, aber trotzdem. Aber ihr? Und die gebe ich auch gerne, weil sie davon nicht wund werden kann und die macht nicht dick und nichts. Ja. Wie ist es denn mit anderen Sachen, die so die ähnliche Form haben, also wie Möhren zum Beispiel? Magst du das auch? Das magst du nicht? Nee. Also müssen Salatgurken sein. Die hat auch erst 8 Zähne. Vorne, oben und unten vier. Und da kann sie ja sonst noch, die sind ja dann zu hart noch. Ja. Da kann sie noch nicht so rumschrauben. Also Würstchen und Käse. Also die drei Sachen. Würstchen, Käse. Das ist ja lustig. Und Gurken. Ja, ist ganz witzig. Also, wie heißt die Kleine? Eileen. Eileen. Ja. Meine Empfehlung an Eileen. Tschüss, Heide. Ja. Tschüss. Tschüss. Alexander ist 27 Jahre und der sagt uns jetzt in 30 Sekunden noch, auf was er gierig ist. Ja, hallo. Hi. Ich bin ganz gierig auf neue Folgen von Star Trek, also alles, was da gibt, Voyager oder Deep Space Nine oder Raumschiff Enterprise, alte, neue Folgen. Ich glaube, du stehst ja gar nicht alleine mit da in der Welt. Nee, das glaube ich wohl auch. Also man sieht ja fast jede Woche irgendwo ein Trekkie im Fernsehen. Ne? Also, wann ich ist denn, jetzt Trek? Ja, wann sehen wir den nächsten, weißt du schon? Ja, morgen. Morgen. Auf Sat.1. Du auf Sat.1. Ein gieriger Mensch nach Weltall und überhaupt auch und andere Science-Fiction-Sachen, sicherlich, ja. Danke für hauptsächlich Trekkies. Danke für den Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Alexander. So, Freunde, das war's für uns von uns für heute. Thema Gier in der Technik Annette Bastian. Morgen sind wir ganz offen für alle eure Themen und ich glaube, wir werden uns morgen noch eine Weile über Kopfläuse unterhalten müssen. Da haben wir eine ganze Menge Resonanz bekommen. Also morgen 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Und ihr könnt ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer hier bei uns anrufen. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage bye bye bis morgen. Ciao.